mein Verlangen ist, den Heiland zu umfangen. Und bei Christo bald, bald zu sein. Heiland zu umfangen. Und bei Christo bald, bald zu sein, mein Verlangen ist, den Heiland zu umfangen. Und bei Christo bald zu fangen und bei Christo bald zu sein. Ob ich sterblich Asch und Erde durch den Tod zermalmet werde, wird der Seele erscheinen, denn noch leicht in und Erde durch den Tod zermalmet werde, wird der Seele rein erschein, dennoch gleich den Engeln prangen, dennoch gleich den Engeln prangen. Mein Verlangen ist, den Heiland zu umfangen. Und bei Christo bald, bald zu sein. Den Heiland zu umfangen. Und bei Christo bald, bald zu sein, mein Verlangen ist, den Heiland zu umfangen. Und bei Christo bald zu und bei Christo bald zu sein.